We'll be right back. Das, was du mir gibst, kinetische Impulse. Zwischen uns stimmt die Chemie, du bewirkst, dass ich mich löse. Ich bin im Film, du führst Regie, Gedankenparalyse. Verlaufe mich in Fantasien und folge deinem Flüstern. Bereit für das, was du mir gibst, kinetische Impulse. Kinetische Impulse. We'll be right back. reflection. What's your reflection? What's your reflection? What's your reflection? Find your direction. Direction.